Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Ja, zu zweit. Aber wir dachten, wir quetschen noch eine Sendung rein, bevor ich nächste Woche im Urlaub bin. Überraschung übrigens, Marcel, ich bin nächste Woche im Urlaub. ihr könnt auch gerne ohne mich podcasten, aber weiß nicht, ob das technisch klappt. Egal. Wir werden sehen. So oder so, eine Sendung findet jetzt statt und es ist die Sendung mit der Nummer 415 und du hast da ein besonderes Hassthema von mir als Zahlenfakt dir besorgt. Ja, Viertel fünf habe ich mir ausgesucht. Ja. Genau. Viertel fünf also ist eine schöne Uhrzeit. 4:15 Uhr. Genau. Ist Viertel fünf aus irgendeinem Grund, den niemand versteht. Ja, ich habe aber, jetzt habe ich die Seite nicht verlinkt. Die Seite ist 3:12. Mhm. 12 mit OE geschrieben. Da wird das ganz schön erklärt. Also im Grunde, man kann sich das so merken, jede Stunde ist ein Kuchen. Ja. Auf dem steht eine Zahl drauf. Zum Beispiel, also wir sind jetzt beim Beispiel 4:45 im Fünfer Kuchen. Und wenn der ganze Kuchen da ist, dann ist es 5. Nein. Und den viertelt man jetzt. Nein. Und ein Viertel von dem Kuchen ist dann 4:15. Ja, ja gut, so man könnte argumentieren, um 4:30 ist man auf dem halben Weg zu 5 und um 4:45 ist auf einem viertelten Weg zu 5. Genau, ich liebe 4:45. Benutzt sonst keiner. Ja, das ist dann 4:37. Natürlich. 4:45. Nein, das meint 4:37? Nein. 4:37. 4:37. Ach, 4:37. Okay. Das, ja. Genau, 4:05. 4:05. Ja. Okay. Na, meinetwegen, warum sich auch so ausdrücken, dass andere Menschen einen verstehen? Warum nicht einfach irgendwas aussuchen, wo man eine Webseite für braucht, dass man. Gerade bei sowas Unessentiellen wie Daten und Termine, wo man potenziell sich möglichst klar ausdrücken möchte, dass alle genau, beteiligt. Genau. Ja. Das Interessante ist ja auch, wo das gebraucht wird. Das ist nämlich sehr spotty. Also ich glaube in Bayern und in Sachsen. Kommt auch so drauf an, Teile von Bayern, glaube ich. Also es gibt definitiv Teile von Bayern, die das nicht. Ich weiß es jetzt, ich glaube, Niederbayern macht sowas und Oberbayern eher nicht. Aber ich glaube, die Grenze ist auch nicht so klar. Ja. Ich glaube, München macht sowas, oder? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich benutze das normalerweise auch nicht so gern, weil ich immer durcheinander komme mit 4:15 und 4:15. Ja, ja. Ja. Aber ich kann es parsen. Ja. Das habe ich mir antrainiert. 3:45 ist auch schön. Ja, 3:15, aber 3:45 ist wieder viel eindeutiger, weil das kann ja nicht 4:45 sein. Also es ist 4:45. Nein, aber bei 4:45 gibt's halt 4:15 und 4:15 und es könnte beides sein. Bei 3:15, es gibt nicht 3:15 vor 5. 3:15 vor 5 wäre doch 16:15 sagt keiner. Ja, das wäre dann wieder 4:15. Ja. Also 3:45 ist 4:15. Macht total viel Sinn. Ihr seht, wir haben uns tolle Themen ausgesucht. So auch die anderen Themen diese Woche. Namentlich soll es gehen um den Apple-Event, der jetzt angekündigt wurde. Hier steht in unserer Agenda der 19. Ich glaube, es war das 16., oder? Ah, ja. 15. Ich habe es aus dem Kopf abgeschrieben. Ja, ja. Ja, das falsch. Ist dann schon falsch in der Agenda jetzt. Na, ja, genau. Ja, muss ich da noch korrigieren? Wenn nicht, dann werdet ihr sehen, dass das falsche Datum drin steht. Man muss halt den Podcast auch hören. Jetzt ist der 155. Neunte. Ja. Wir haben es beide gleichzeitig korrigiert. Ja, bei mir hat das irgendwie noch nicht gesynkt. Egal. Ist ja auch Wurst. Ich muss es von Hand ja sowieso nochmal in meiner App korrigieren. Ja. Nächsten Dienstag. Um die Sache eindeutig zu machen, wieder. Ist ein sogenannter Apple-Event. Genau. Es ist unklar, was passiert. Die Einladung ist so ein Swirly-Swirl irgendwie. um das mal in Form, genau, Zini. Ah, ja. Also so ein Taschenlampen-Nachleuchte-Effekt sozusagen, der einen Apfel formt. Es gibt dazu auch, hat, glaube ich, Greg Josniak getwittert, ein Video, wo dieser Effekt animiert von dem Datum ins Apple-Logo freistehend vor dem Steve Jobs Auditorium quasi hin animiert ist, was so ein bisschen Augmented Reality-mäßig aussieht, was natürlich auch sofort Spekulationen erzeugt hat. Und es gibt es tatsächlich auch als AR-Modell, dass man sich zu Hause irgendwie dieses komische Swirly-Swirl irgendwie ins Zimmer projizieren kann per AR. Spricht dafür, dass da nicht nur das passiert, was man erwartet, sondern potenziell mehr. Wir werden nächste Woche schlauer sein. Ja, vor allem die Apple Watch soll ja abgedatet werden, nächste Series. Und naja, ich würde sagen, wahrscheinlich kann die irgendwelche Darmkrankheiten dann erkennen, wenn man nicht schluckt. Ja, das macht Sinn. Das würde passen zum Logo. Ja, aber wenn man die Apple Watch schluckt. Ja, so wie in Pulp Fiction. Ja, dann kannst du damit Find My wahrscheinlich dann live. Find My Endoskopie. Ja, oder so. Find My Dickdarm. Mhm. Ja, also die Apple Watch ist erwartet definitiv. Mehrere News-Menschen haben aber schon gesagt, man soll sich jetzt keine großen Hoffnungen auf Phones machen für dieses Event. Die Phones sollen erst im Oktober als Event stattfinden. Sprich, dann bleibt ja auch nicht mehr so irre viel außer der Watch. Das iPad Air potenziell noch, das geupdatet werden soll, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so viel Mindshare, Anführungszeichen, wert ist. Dann gibt es ja immer noch die AirPods Studios, über die wir auch schon seit gefühlt 25 Jahren reden. Oh Gott, darüber reden wir? Was sind die denn? Nein, das sind die Over-Ears. Also die. Ach, Over-Ears, okay, ja, genau. Das habt ihr letzte Woche schon drüber geredet. Ja, ja, und wir. Du warst mit dabei. Genau, und wie gesagt, es wäre doch interessant, wenn vielleicht irgendwie was zur Brille fällt wegen AR und dann ich, oder ein Auto oder Haptik. Oh ja. Ja. Nein, also ich glaube ja, kann es sein, dass dieses Jahr dann das erste Mal wird, dass das Betriebssystem kommt vor den iPhones? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Betriebssystem vor den iPhones kommt. Ich glaube, das Betriebssystem kommt einfach später. Vielleicht ist ja dann gut. Vielleicht. Andererseits, wenn sie die Watch rausbringen, brauchen sie wahrscheinlich doch das neue Betriebssystem. Ja, ja, genau. Ja, dann kommt mit den neuen Phones wahrscheinlich einfach ein Punkt-Update oder so. Wir werden sehen. Spannend vielleicht auch Neues zu den Apple Silicon Macs. Da ist ja die Produktion jetzt schon im Gange für den neuen Prozessor, wie man so hört. 14X. Und es wird erwartet, dass noch im Quartal 4 da MacBooks 12 Zoll mit veröffentlicht werden. Vielleicht kann man ja da auch schon erste Aussagen zu hören. Ja, das wird natürlich spannend, vor allem gerade bei so kleinen MacBooks, wie die sich dann im Vergleich zum jetzt aufgebohrten iPad verhalten. Weil die iPads haben ja das neue Betriebssystem, was viel mehr an einem Mac dran ist als früher. Ja, das wird ganz spannend, glaube ich. Die Übergänge werden fließend. Ja, kommen wir zum anderen Thema diese Woche, und zwar die Xbox One Series X beziehungsweise die Xbox One Series S wird ab 10. November erhältlich sein. So wurde jetzt. Ja, zwar war das irgendwie ein Leak. Ja, es wurde geleakt und dann hat man als Social Media gleich reagiert und gesagt, okay, jetzt lass es uns offiziell machen. Ich hätte nicht gedacht, dass Microsoft gerade die Firma ist, die mal souverän auf Leak reagiert. Ja. Ich glaube, die haben einen Win draus gemacht aus dem Leak. Ja, wobei ich auch mich frage, war es wirklich ein Leak oder war es vielleicht instrumentiert? Man weiß es ja nicht. Also ich bin da immer vorsichtig mit solchen Sachen. Ja, aber wie du sagst, ab 10. November sind die Dinger erhältlich und ja, neu ist jetzt die Xbox One Series S. Also, dass sie bei den Namen von Apple gelernt haben. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist so ein Zungenbrecher. Series S. Ja. Nee, fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Ganz im Gegensatz zum Gehäuse und zum Preis. Die Series S wird eine abgespeckte kleine Version von der X sein, mit ein bisschen weniger Wumms, was was Bildschirmpixel angeht, die die kann. Also die kann kein 4K, die hat kein Laufwerk und solche Sachen. Ja, wobei, das finde ich interessant. Also bei Sony scheint es ja Strategie zu sein, zwei gleichwertige Geräte zu verkaufen, eins mit Laufwerk und eins ohne. Genau. Und hier ist das ohne Laufwerk tatsächlich schlechter, in Anführungszeichen. Vermutlich auch, damit er den Kampfpreis von $300 fahren kann. Es ist interessant, ob das als Strategie aufgeht. Genau, zu den Preisen $300 für die kleine und 500 für die große. Mhm. Ich glaube, es geht allein deswegen auf, weil Microsoft eh die Strategie fährt, Rückwärtskompatibilität. Das heißt, die werden jetzt auch einige von ihren Exklusivtiteln auch noch für die Xbox One Series. Ohne Zusatz. Die alte. Hm. Ah, ja. Für die alte gleichzeitig anbieten. Einige von den neuen Titeln sollen ja auf der alten auch laufen und dann können sie auch auf der S laufen. Und dann überhaupt ist es ja so, dass Microsoft lustigerweise momentan eher bekannt ist für die starke Indie-Schiene im Game Pass. Naja, gefühlt. Die brauchen natürlich auch nicht so eine starke Konsole. Ja, gefühlt sind halt auch immer gerade die Indie-Darlings, denen es finanziell gerade nicht so, also die halt so ein bisschen hinten dran sind, was die Verbreitung und die sonstigen Titel angeht. Das ist ja, denke ich, hier auch so ein bisschen der Fall. Aber gerade der Game Pass ist halt sowas, wo man, ja, das ist definitiv ein Argument und da werden die großen Geschütze, die Microsoft so bieten kann, aufgefahren gerade. Es ist spannend, wie Sony darauf reagiert. Also, das Ganze, die beiden Modelle gibt es auch zum Leihen mit Game Pass, mit einer monatlichen Gebühr. Das ist auch ganz interessant, gerade in so einer Zeit wie jetzt Corona, Amerika, ist das vielleicht für manche ein Modell, sich das dann doch gleich zu holen, statt zu warten. Also ich denke, da hat Microsoft einiges gut gemacht, weil sie haben eine Möglichkeit für den kleinen Geldbeutel. Sie haben eine ganz starke Indie-Schiene. Sony war ja in PS3-Zeiten sehr stark hinter den Indies her, hatte auch super Betreuung. Also ich weiß es noch, da habe ich ja so mehr oder weniger angefangen mit Spiele entwickeln für Computer und habe eben auch andere deutsche Spieleentwickler mitgekriegt und die waren alle sehr, sehr bezaubert von Sony, weil Sony sich so um die Indies gekümmert hat und dann war die PS4 so erfolgreich, dass Sony plötzlich komplett das eingestellt hat. Also solche Titel wie Oxenfree oder Outer Wilds, die kamen ja auf die PlayStation erst ein Jahr später, weil die erstmal von Microsoft als zeitweise Exklusivtitel gekauft wurden. Auch das 12 Minutes zum Beispiel, worüber ja viel gesprochen wird, erscheint jetzt erstmal für die Xbox und nicht für die PlayStation. Und wobei ich mich schon frage, inwieweit Indies in der heutigen Zeit wirklich ein Unique Selling Point für einen Konsolenstart sind. Also ich weiß nicht. Ja, du hast noch die Switch, ne? Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Ja, aber ich meine auch ganz grundsätzlich von den Leuten, die sich jetzt die Xbox One Series X oder S zum Start unbedingt holen wollen, wie viele von denen wollen Indie-Spiele spielen und wie viele von denen wollen einfach nur das neue Madden und das neue Cyberpunk und sonstige AAA-Titel spielen? Naja, sagen wir es mal so. Also was AAA-Titel angeht, würde ich sagen, da brauche ich nicht lange nachdenken, da kaufe ich mir eine PlayStation 5. Weil da habe ich die AAA-Titel plus die guten Exclusives. Klar, wenn ich so ein Sportfan bin und dann Madden spielen will, dann ist das eine Ausnahme. Also es gibt ein, zwei Genres, die sind da, ist die Xbox halt besser aufgestellt. Aber ja, bei den Genres, die mich interessieren, halt die PlayStation. Deswegen, ich denke schon, dass, also der Kampf ist mehr oder weniger ausgekämpft von den großen Titeln. Da bleiben halt dann noch die Indies. Und klar, die meisten Leute holen sich eine Switch, die Indies wollen, aber der Game Pass ist halt noch ein Ding. Weil da kriegst du halt Content reingeschaufelt. Und im Grunde ist es ja auch heutzutage meines Erachtens falsch, Indies einfach zu sagen, denn es gibt Indies und Indies. Ja, klar. Also was Microsoft da hat, sind die Top-Titel im Indie-Bereich, die über die alle sprechen. Also längst nicht über alle Indie-Spiele wird gesprochen. Längst nicht alle Indie-Spiele haben irgendeine Qualität. Ja. Aber so Top-Titel, die eben auch vielleicht gar nicht nur als Indie wahrgenommen werden, wie eben damals so ein Outer Wilds oder Oxenfree oder wahrscheinlich würde heutzutage auch The Witness eben nicht zuerst auf PlayStation kommen, wie es damals war. The Witness war ja sogar auf der Keynote von Sony, sondern eben auf der Xbox. Und es gibt halt ein paar von diesen Indie-Titeln, die als wichtig wahrgenommen werden, die auch von allen besprochen werden. Ja, ja. Ich glaube umgekehrt ist es auch so, dass der Game Pass dazu führt, also dass der Game Pass gerne auch gekauft wird, um eben AAA-Spiele quasi zu abonnieren, aber dann auch dazu führt, dass die Leute mehr Non-AAA, whatever qualifies as Indie Spiele-Exposure haben. Insofern ist das natürlich auch ein bisschen ein positiver Feedback-Loop an der Stelle, denke ich. Ja, und die große Frage ist tatsächlich, was passiert jetzt? Was macht Sony? Meines Erachtens hatten die ganz, oder ich würde, ich sag jetzt mal ins Blaue, die hatten ganz sicher die Preispunkte $500, $400 geplant. Wie ihre beiden Konsolen. Ja. Da würde ich meine Hand ins Feuer legen für. Mal sehen, ob sie das jetzt so machen werden. Ja. Wahrscheinlich bleibt ihnen nicht viel anderes übrig. Ja. Ja, müssen sie wahrscheinlich. Also gerade eben, weil sie sagen, das sind zwei gleichwertige Geräte, was ich auch für die bessere Strategie tatsächlich unterm Strich halte. Also wenn ich mir so ein Ding jetzt kaufe, dann soll das ja die nächsten 5 Jahre halten. Und da könnte es dann schon passieren, dass ich unterwegs irgendwie mal ein 4K-Gerät daran anstecken möchte. Und wenn das DS halt nicht kann, ist das halt nicht so gut. Naja, also ich finde es super spannend mit der $300 Xbox One, weil die holt jetzt Menschen wie mich ab, die sich vielleicht überlegen, eigentlich will ich auf jeden Fall PlayStation bleiben, aber vielleicht für den Preispunkt hole ich mir dann doch noch die Xbox dazu. Also als Einsteigergerät, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite, ja, ich finde auch die Strategie von Sony insofern besser, weil das ist schon ein bisschen absurd. Microsoft sagt halt, wir haben die leistungsstärkste Konsole. Ja, aber wenn die Entwickler nicht drauf hin optimieren können, dann ist das halt auch nur nicht ganz so viel wert. Das kann Microsoft wurscht sein, weil die müssen für PC eh alles Mögliche beachten, die Entwickler. Deswegen, ich verstehe das in der Nische. Sony hat halt den Vorteil, das ist halt auch Sonys Unique Selling Point, das sind die First-Party-Studios, die dann Sony-exklusiven Content machen, die dann mit einer Konsole rechnen können, die eine gewisse Leistung haben. Hm. Also ich verstehe das eigentlich dieses Jahr ganz gut, welche Strategien die Firmen so fahren. Das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass Sony mal wieder auf Indies zugeht. Ich meine, vor ein paar Folgen habe ich, glaube ich, auf den Eastjade-Artikel hingewiesen. Also es gab einen Blogpost auf Gamasutra von dem Entwickler von Eastjade, das hatte ich hier ja auch besprochen. Mhm. Der hat so ein bisschen auch erzählt, wie sein Spiel gelaufen ist und die Konsolen waren halt komplett Flop. Mhm. Also PlayStation zum Beispiel. Ich glaube, Switch sieht ganz anders aus, aber da läuft es nicht. Und da muss man sich fragen, warum ist denn das so? Ich muss sagen, ich spiele eigentlich mittlerweile die Sachen lieber auf der PlayStation als auf der Switch, auch wenn ich mir jetzt Spiritfarer für die Switch geholt habe. Interessant, dass du lieber auf der PlayStation als auf der Switch spielst. Ich habe mir gerade heute gedacht, ich würde gerne Ghost of Tsushima spielen, gäbe es das doch nur auf der Switch. Naja, wenn ich meine Traumkonstellation wäre, ich habe meine PlayStation und die hat halt so ein Mobilteil wie die Switch. Ja, insofern, ich teile deinen Traum, sowas auf der Switch spielen zu können. Ich will meine PlayStation-Spiele auch auf der Switch spielen können. Ja, da sind wir uns ja dann einig. Es wird ja auch eine neue Switch geben, die auch 4K und 4K. Schnickschnack und bla. Vielleicht ist das ja dann die Plattform der Wahl. Wir werden sehen. Und wir werden vor allem sehen, wie Sony reagiert, weil man kann ja schon vorbestellen ab 12. September bei der Xbox. Vielleicht zwingt das Sony dann auch jetzt mal in die Puschen zu kommen und Preise zu nennen und auch vorbestellbar zu sein. Ach, vielleicht noch als Hinweis bei der Xbox, das kleine Gerät, die S ist auch wirklich kleiner und ist weiß. Ich finde sie ganz hübsch. Hat einen weißen Controller auch. Ja. Aber ich weiß immer nicht, wie das dann in Real Life aussieht. Weil das ist oft nochmal ganz anders. Das stimmt. Mal sehen, wir sind gespannt. Bis dahin allerdings genug der News und hin zu den Tipps. Und zwar hast du uns einen Tipp mitgebracht, was die Bildschirmaufnahme, ich vermute, auf macOS angeht. Nee, auf dem iOS-Device. Ah. Also es gibt ja seit ein paar Iterationen des Betriebssystems die Bildschirmaufnahme auf dem iOS-Device. Dummerweise muss man die im Control Center erstmal freischalten. Also da gehe ich einfach in Einstellungen, Kontrollzentrum, Steuerelemente anpassen und da kann ich die Bildschirmaufnahme mir ins Control Center schieben, was halt wesentlich praktischer ist, weil wenn man das überhaupt irgendwie machen will, dann will man das mit einem Knopfdruck irgendwie hinkriegen. Ja. Gut, und dann ist es da, wo ich eben auch die Helligkeit und den Ton und so einstelle. Und da gibt es ein verstecktes Feature, das nicht viele kennen, das aber super praktisch ist, gerade für Entwickler, aber vielleicht auch, wenn ihr ein Video kommentieren wollt für jemanden. Also jemand schickt euch ein Video, ihr schaut euch das an und ihr wollt einfach dazu Kommentare ablassen. Oder meinetwegen zu einem Bild oder was weiß ich, dann schaltet ihr, dann drückt ihr fest drauf auf die Bildschirmaufnahme, auf das Symbol im Control Center. Oder lang. Oder lang, je nachdem, welches Gerät ihr habt. Also es ist dieser Deep Press, den es ja jetzt nicht mehr auf jedem Gerät gibt. Und dann erscheint so ein Fenster und da unten steht Mikrofon aus. Da kann man Mikrofon an draus machen oder ein. Und wenn ich dann eine Bildschirmaufnahme mache, dann recordet der eben auch die Umgebung, das Mikrofon. Ich kann also was dazu sprechen. Also wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal von eurem Kunden ein Bild geschickt bekommt und eure Meinung dazu abgeben sollt, könnt ihr zum Beispiel so über die Bildschirmaufnahme das machen. Ganz praktisch. Nice. Ja. Ja. Ja, das war der Tipp. Jetzt der geht's Tipp weiter. Weiter in den Konsum. So, ich war gerade etwas abgespaced. Ich habe ein Konsumthema mitgebracht. Und zwar hatte ich da gerade kurz die Webseite aufgemacht, um nochmal zu checken, ob das auch stimmt, was ich erzählen möchte. Und ja, es geht um iCommand, schreibt sich kleines i, großes C, M, D. Man findet das nicht, wenn man googelt, weil irgendwie tausend Dinge so heißen. Deswegen ist die URL auch verlinkt, iCommand.app. Und was es macht, das ist ein Mac-Programm, das es einem erleichtert, noch mehr Dinge mit der Tastatur zu tun. Oh, schön. Und zwar definiert es quasi ein Hotkey. Im Standardfall ist es, glaube ich, Apfel-Semikolon, also Command-Semikolon. Und wenn du den drückst, dann wird über allen Knöpfen und sonst wie klickbaren Dingen des aktiven Fensters eingeblendet, ein Label, also zwei Buchstaben im Regelfall oder ein Buchstabe. Und wenn du die dann drückst, diese Buchstaben, dann wird da geklickt. Ist also ein bisschen so wie. Oder gleichzeitig? Hm? Muss ich die gleichzeitig oder kann ich die nacheinander? Nacheinander. Okay. Genau. Und es funktioniert also ein bisschen wie Voice Control auf iOS-Geräten, nur halt ohne Voice und mit Keyboard. Und ich finde das sehr praktisch, wenn man mal kurz irgendwie schnell was bedienen möchte, aber nicht die ganze, also wenn man auf dem Keyboard bleiben möchte, das ist gerade so ein bisschen mein Spleen, dass ich möglichst viel mit meinem Keyboard machen will, damit die Hand nicht immer zum Trackpad gehen muss. Und dafür ist es echt cool, weil du kannst damit auch zum Beispiel Safari bedienen, also kannst auch, funktioniert auch mit Webseiten und du kannst halt alle nativen Apps richtig schön dir Labels einblenden lassen und dann mit der Tastatur bedienen. Auch wenn sie keine Shortcuts definieren für Dinge. Insofern, sehr schön. Kostet, glaube ich, $19 oder so. Könnt ihr mal gucken, wenn es euch interessiert. Ist verlinkt. In die gleiche Ecke stößt auch das andere Thema, das ich mitgebracht habe. Und zwar Rectangle. Rectangle ist, ermöglicht dir, die Fenster, die du auf deinem Mac siehst, anzuordnen, nur mit der Tastatur. Definiert dann mehrere Shortcuts für beweg dieses Fenster hoch, runter, links, rechts, mach das Fenster ganz hoch, aber nur ein Drittel breit, Pack es in die obere rechte Ecke mit einer Viertel Bildschirmgröße oder in alle anderen Ecken. Solche Sachen, pack es in die Mitte, mach es größer, mach es kleiner. All dafür gibt es dann Tasten. Und das ist auch sehr praktisch, gerade wenn man viel mit mehreren Monitoren und vielen Fenstern hin und her hantiert und eigentlich mal kurz nur irgendwie Fenster anordnen möchte, dann ist das definitiv sehr praktisch. Habe ich jetzt mehrfach praktisch gesagt. Toll ist das. Und ist Open Source, gibt es also gratis zum Runterladen. Kann ich empfehlen. Ja, das ist jetzt mal wieder so ein Thema, wo ich denke, es gab schon lange keine Änderung mehr an macOS. Weil es ist wirklich verrückt, wie was für ein Fensterwust immer noch so entsteht, wenn man ganz normal macOS benutzt. Ja, also ich bin tatsächlich dazu übergegangen, viel mit Spaces zu arbeiten, auch weil ich jetzt fast immer zwei Monitore habe. Und dann habe ich halt immer auf einem Monitor meistens Slack oder sonstige Orga-Software laufen und auf dem anderen das eigentliche Arbeitsgerät. Da ist dann halt Xcode oder Visual Studio Code oder was auch immer gerade gebraucht wird. Und das ist für mich ein ganz gutes Setup. Dann habe ich halt früher immer viel drei Finger geswiped auf dem Keypad und mittlerweile mache ich das aber auch alles mit der Tastatur. Ah, drei Finger geswiped. Ich mache das immer mit Control-Pfeil. Genau, Control-Pfeil ist Tastatur-Äquivalent, aber ich habe immer diese Geste benutzt. Aber da musst du halt immer von der Tastatur weg und ich möchte das vermeiden möglichst, weil man fühlt sich irgendwie produktiver, wenn man auf der Tastatur bleibt. Aber das ist so ein Nerd-Spleen, glaube ich. Dann schieben wir mal dein Thema kurz rein. Sonst bin ich eigentlich nur am Reden. Und zwar geht es um The Last of Us Part 2. Ja, und zwar, ich hatte es ja bei Part 1 schon erwähnt, Kassinda Karadonna spielt The Last of Us. Wer ist das nochmal? Das ist die Person, die Frau, die Dina im zweiten Teil das Gesicht leiht. Also, um es nochmal klar zu machen, Dina wird gespielt von Frau Woodward, wie heißt sie denn mit Vornamen? Weiß ich nicht. Die in Westworld, die Technikerin in der ersten Staffel gespielt hat, Elsie gespielt hat. Aber das Gesicht, also die Figur, stammt von dem Gesicht von Cassina Karadonna und das ist sehr, sehr lustig, weil die hat jetzt angefangen, The Last of Us Part 2 zu spielen. Und es ist ein bisschen absurd, wenn dann die Figur aus dem Spiel das Spiel spielt, aber gar nicht weiß, was passieren wird. Weil sie hat es ja nicht gespielt. Also, das ist wirklich köstlich, finde ich. Ja. Außerdem ist es eine sehr coole Frau. Ja. Die sehr lustig und sehr, sehr nett, nette Videos macht. Ich habe auch gerade schon auf Twitter gesehen, dass sie sehr lustig ist. Ja. Dementsprechend eine Empfehlung und ich werde mir das auch reinziehen. Kommen wir zum letzten Thema. Und das ist hier wieder so eine Art nicht mehr ganz eigen, für dich schon Eigenwerbung. Die Kodi Monkeys, habe ich gehört, haben eine neue App. Ich habe davon auch heute erfahren, zur Veröffentlichung. Ich habe es auch eigentlich jetzt erst letzte Woche erfahren. Dom hat sich mal hingesetzt und hat was gebaut. Ja, ein kleines Utility, was ich mir auch schon mehrfach gewünscht habe, für verschiedene Zwecke. Es trägt den Namen Tageslicht. Das Marketing ist jetzt so, hey, da kannst du einfach deine Kamera via AirPlay auf den Fernseher bringen, wenn du irgendwie im Raum sitzt und den Leuten auf dem Fernseher was zeigen möchtest, was in der echten Welt irgendwie stattfindet. Da gibt es dann bestimmt Menschen, die sagen, haha, aber ich muss doch bloß die Kamera auf meinem Handy aufmachen und über AirPlay streamen. Ja, aber da ist aber ja mach das mal. Ja. Viel Spaß. Mhm. Da sind nämlich alle UI-Elemente drin und es ist nur hochkant. Ja. Auf einem Fernseher. Ja. Das ist ein bisschen doof. Deswegen ist das sehr gut, dass es dieses Tool gibt. Das macht nämlich Folgendes, das unterstützt quasi so diese Second Display API und macht da halt dann dementsprechend ein Kamerabild hin. Was es meines Erachtens auch sinnvoll macht für Ich möchte einfach nur den HDMI-Output von dieser iPhone-Kamera grabben auf irgendeine Art und Weise. Sei es mit einem einfachen so einer Capture-Card, die du mittlerweile auch schon für $15 auf Amazon bekommst. Und dann kannst du das ja quasi als USB-Webcam verwenden. Ach, lustig. Ja. Ja, also für mich war es ein Bedürfnis, das gestillt wurde, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es hatte. Ja. Aber jetzt, wo ich weiß, dass das geht, das ist halt schon sehr cool. Weil alleine, es gibt doch diese Situationen oft, dass man zu mehreren irgendwo sitzt und es gibt ein kleines Objekt oder ein Buch oder was und alle können sich das nicht ansehen. Kann man auch für Brettspiele irgendwie ganz gut vorstellen. Also es gibt, glaube ich, da eine Myriade Anwendungsfälle für. Ja. Das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, das man so haben sollte. Kostet $3.99 im App Store, beziehungsweise das Euro-Äquivalent, das mir mein Browser ja nicht anzeigt. Genau. Ich empfehle das. 4,99. Ja. Genau. Tageslicht. Daumen hoch. Gut. Dann sind wir auch schon beim Nachklapp angekommen und du hast es gerade schon angedeutet, du hast dir Spiritfarer für den Switch gekauft. Die Switch. Ja, ich habe dann noch ein bisschen rumgehört, was Spiritfarer angeht, und ihr habt mich dann in eurem gemeinsamen Lob überzeugt, es doch zu holen. Ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt nicht enttäuschend war. Oh. nein, es ist nicht enttäuschend. Es ist, ich habe gerade über den Grafikstil nachgedacht und es ist für mich so eine Mischung zwischen, finde ich sehr geil und irgendwie passt alles nicht zusammen. Es ist halt so ein Zeichentrickstil. Die Animationen mag ich sehr gern, muss ich sagen. Spot möchte und die Katze vertonst du jetzt gerade. Genau. Er ist ja auch so eine große, so eine fluffige weiße Katze. Da muss er gleich hier mit reinspringen. Also was ich angenehm fand, war, es war bislang eigentlich sehr storylastig und ja, dieser ganze Schnickschnack, den man machen muss, das hat mich ein bisschen an Animal Crossing erinnert. Ich meine, ich kenne ja die einschlägigen Spiele alle nicht, die in die Richtung gehen. Aber das ist halt einfach auch so ein bisschen Basebuilding, also es hat auf eine gewisse Art und Weise auch Minecraft oder zu einem gewissen Grad halt auch so diese ganzen Factorio Satisfactory Sachen, also nicht so wirklich auf Production und so wie diese Spiele, aber es gibt halt einfach einen Minispielchen. Es gibt halt diesen Tree sozusagen, wo du Dinge freischalten kannst an Technologie, die du dann auf dein Dings bauen kannst und bla. Genau, aber das war jetzt nicht das, was mich vorangezogen hat oder da motiviert hat, sondern das waren tatsächlich jetzt die kleinen Geschichten, die da erzählt werden. Und der ganze Kram, den ich machen musste bislang, ich habe das Gefühl, ich bin immer noch mehr oder weniger im Tutorial, bislang war der nebenbei und hat mich jetzt nicht so super gestört. Ja. Was ich halt super faszinierend finde, ist diese Prämisse, dass ich lerne da Charaktere kennen, von denen ich mich aber auch wieder verabschieden muss. Und ich mache für die ja Quests im Ding, im Spiel. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das für mich auf der emotionalen Ebene dann entwickeln wird. Also ob das wirklich gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Wenn du weißt, okay, das sind Leute, aber die sind bloß temporär hier mit mir da. Finde ich sehr, sehr schön, dass dieses Damoklesschwert von Anfang an da drüber gehängt wird, über jede Beziehung, die ich aufbaue. Ja. Also da freue ich mich noch drauf. Bislang hat mich noch keiner verlassen. Das heißt, ich bin noch ziemlich am Anfang. Ja. Da sind wir uns einig. Ich bin nämlich auch immer noch ziemlich am Anfang. Ich hoffe, ich kann in meinem Urlaub so ein bisschen Spielzeit abzwacken. Was mich auch dann zum nächsten Thema bringt, weil ich dachte mir nämlich auch, ich fahre in die Sächsische Schweiz, es ist ein bisschen albern, eine PlayStation 4 mitzubringen. deswegen packe ich die Switch ein. Aber wenn ich die PlayStation 4 mitnehmen würde, dann würde ich vermutlich Ghost of Tsushima spielen. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen weitergespielt und das war mir wichtig, das nochmal auf die Agenda zu packen, weil jetzt, nachdem der ganze Tutorial-Kram vorbei ist, ich nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Spiel gewonnen habe. Und zwar, es ist ein sehr, sehr klassisches Open-World-Spiel nach dem Open-World-Strickmuster, aber aus irgendeinem Grund hat es mich dazu veranlasst, einfach die Quests, nachdem ich die ersten drei Startquests gemacht habe, einfach komplett links liegen zu lassen und mir die Insel anzugucken und die Insel zu erforschen und da einfach rumzurennen. Und es passiert dann immer auch irgendwas. Ich entdecke auch immer irgendwas. Und schaue mir das an und schaue, was ist denn hier passiert und was kann ich jetzt für Sachen machen. Ich bin dabei auch auf ein oder zwei Quests gestoßen. Die eine war sehr standardmäßig, was so erzählerisch passiert ist. Nicht, dass ich sagen würde, das gibt's immer als Quest, sondern das war halt eine Standarderzählung, die ich schon 800 Mal in Medien gesehen habe. Aber egal. Also es macht mir tatsächlich Spaß, da einfach bloß geradeaus zu rennen und mir die Gegend anzugucken. Ach. Und hin und wieder eine Zufallsbegegnung, zwei, drei andere Leute im Schwertkampf, oder sind keine Schwerter, oder? Sind es Schwerter? Doch. Ja, doch, doch. Im Reichsschwerter. Mhm. Ja, im Schwertkampf zu schlagen. Also ich gehe da völlig anders ran als jetzt zum Beispiel in Horizon Zero Dawn. Ich habe auch das Gefühl, es liegt ein bisschen daran, dass mir das Spiel auf eine gewisse Art die Hand hält, nämlich ich habe da wenig zu befürchten. An den Stellen, wo ich wirklich was zu befürchten habe, da sagt das Spiel, Achtung, du rennst jetzt gerade in eine übermäßig dir völlig überlegene Horde rein. Oder ja. Hier ist eine Stadt, da brauchst du jetzt erstmal noch gar nichts machen. Und ja, das hat mich jetzt dazu gebracht, rumzurennen. Bei Horizon Zero Dawn habe ich viel Spaß gehabt, auch das Gebiet zu erkunden, aber da war immer so ein, okay, hier ist es wirklich gefährlich. Es kann irgendeine Maschine um die Ecke kommen, die ich noch nicht kenne und die macht mich dann platt. Ja. Also das ist, insofern, es gibt da auch die tatsächlich. Ja, ja. Es gibt ja bei Horizon Zero Dawn tatsächlich auch, ich kenne diese Situation auch, wo du dann irgendwie plötzlich so einem riesigen Viech übers Weg läufst, das sich dann erstmal platt macht und eigentlich hattest du gar nicht vor, da irgendwie groß zu kämpfen. Hatte ich richtig das Gefühl, ich muss mir jeden Zentimeter der Karte erkämpfen, ja, bei, stimmt, Horizon. Ja. Und das ist halt bei Ghost of Tsushima nicht so und es ist wirklich interessant, wie diese Standardformel zu so unterschiedlichen Spielgefühlen führen kann. Ja. Ich meine, bei den ganzen Assassin's Creeds führt es bei mir dazu, dass ich das Spiel ausmachen muss, weil ich es grauenhaft finde. Ich weiß auch nicht warum. Eine Frage, die ist die gleiche Formel. Eine Frage, die du mir wahrscheinlich nicht beantworten kannst. Kann man das dann auf Japanisch mit englischen Untertiteln spielen? Ob man das kann oder ob das gut ist? Ob man das kann. Das kann man, ja. Ah, gut. Bevor du das Spiel loslegst, kannst du einstellen, ob es japanisch mit englischen Untertiteln oder englisch mit englischen Untertiteln ist. Sehr oder gut. Ohne Untertitel. Ja, es lohnt sich, glaube ich, auch. Ah, das heißt sogar Samurai-Mode. Okay, ich sehe schon. Ein Spiel nach meinem Geschmack. Es ist auf jeden Fall entspannend auch, lustigerweise. Ja, entspannt ist ein gutes Stichwort. Wir sind nämlich ganz entspannt schon durch mit den Themen heute und packen, genau, passen dementsprechend locker auf eine MC, auf eine Seite. Vielleicht sogar auf eine 60er. Nein, nicht ganz wahrscheinlich. Und liebe Kinder, wenn ihr nicht wisst, was das ist, Wikipedia. Schaut nach MC Hammer. Genau. Can touch this. In diesem Sinne, bis übernächste Woche vermutlich, außer die Herren podcasten ohne mich. Servus und Baba. Tschüss.